will top level 1er Stoffwechsel. Ein Leben zwischen Fastfood und Ottpäckchen. Ich fahr Spaßbahn, ich hab keine Wahl. Vom Amt sanktioniert, doch die Pass kommt brutal. Der Nigga kriegt sein Leben nicht in den Griff. Nigga täglich bekifft, doch ich geb einen Fick. Barbecue-Nase zu 187. Freisaufen, Heirauchen, einfach fliegen. Ab nach Kentucky, chicken over bitches. Digga, Jesus, jetzt ficken wir sie richtig. Nixes, ich seh keine Konkurrenz. Bitte steig mal in dein Bett, du hast leider keine Fans. Raus auf den Sportplatz, ein Tor und sie schreien. Scheiß mal auf Pumpen, der Korn macht mich breit. Ich lieb diesen Ghetto, scheiß Born to be wild. All-Star Part 3, boah, ist das geil. Das ist der Sinn des Lebens, hoch mit dem Glas. Es war sowas von klar, Digga, Bones in den Charts. Guck, ich hab mich gesteigert, kack auf die Neiders. Du warst ein Spaß, ich war krass auf mein Dreirad. Hamburg, mein Leben, die Stadt, meine Heimat. Ich mach hier den Reibach von Freitag bis Freitag. Rastas und Kreiblatt, Papa von Tiger. Ich lass es mir gut gehen, mach das hier weiter. Im Knast will keiner, mach nicht den Dicken. Sonst lass ich dich ficken mit drastischen Mitteln. Mann, Bones, ich geh Stress aus dem Weg. Leb ein besseres Leben, Digga, fresher denn je. Feuer und Benzin, ich steuer Richtung Ziel. Jam Beats spielt und ihr feuert die Musik. Rap macht mir Spaß, noch in 2013. Wir beißen ins Fleisch, jetzt Zeit was zu reißen. Ey yo, ich bin's Erwartung, unser Song, Hobbes, der Bunker. Zähl deine Tiefgarage mit Sach, mit die Batzen und die Junker. Bewundert von seiner eigenen Kunst, die er bringt aus Zappa 3. Fick die Welt, ACIB, heute dabei. Befrei meine Seele mit das Para, was ich mache. Und zu Kanake, Hase, Bubble, Super Skunk und Bass der Klasse. Ich bin aus Bezecker, 111er, den bist du kein Mann, Digga. Schnelles Geld, der gezählte Mann, schwarze Mensch, du willst ein Feature? Ey, geh was seid ihr, wenn ich dir deine Klicke. Euer mächtiger Rap schlägt nach Pisse. Zurück zur Realität, ihr Lutscher macht auf hart. Das einzige was hart ist, ist mein Schwanz in euren Arschmesser aufgeklemmt. Fick die ganzen Bänder, inklusive deine ganzen Leute, die du als Abi bezeichnest, du Bitch. 111er, direkt Sam, die deinen Arsch ficken. Steuerfreies Geld, ich liebe es zu ticken aus Bezecker. Gehlerei auf Lebenszeit. Dieser Junge rappt nur nebenbei, fehlerfrei. Saphir, jeder weiß, meine Gegend heißt Unterschicht unter sich. Jungs wie ich sind nicht pleite, solange es Kunden gibt. Tunnelblick, Body wird geköpft, aber nicht von Tijaret, Junge, dein Ort ist alles Trap. Deine Texte sind nur Bluff, ich bring Wahrheit ungestreckt. Unser Rap seit Tag 1 unterschätzt. Nimm deine Kundschaft weg, und was jetzt? Was ich sag wird umgesetzt, komm hier nicht mit Grundgesetz. Wir verteilen den Scheiß auch nach Ladenschluss. Grasgeruch vom starken Kusch in der Hafenluft. Mach nicht auf Spartakus, wir sind gerade Jungs. Unterwegs im Jack Wolfs, dem Partnerlook. Es geht um steuerfreies Para und diese Sachen. In manchen Texten hab ich schon zu viel verraten. Dicker nicht für dein Forum. Auf mir liegt ein anderer Fokus. Hypnose im Chorus. Disziplin, mein Rudel mit Hochhorn. Egal ob mein Tod kommt, ich warte sowieso schon. Rap kann es nicht, aber ich kann auch ohne. Nur für mich und nicht für die Kohle. Halt zu sehen, wie das Feuer euch spritzt. Doch der Teufel kriegt mich heute leider noch nicht. Denn ich wollte dem Hasen durch den Bau in das Licht, wo dein neidischer Blick und dein Rückgrat zerbricht. Kein Problem, denn ich atme den Rap-Scheiß, während du Opfer deine Parts nicht mal selbst schreibst. Immer anspannt, schön hart aus dem Pen steigst. Zusammen krass, doch alleine ist Hangtime. Zieh den Kopf giftig runter, du Kind, oder komm one on one und bring deinen Mundschutz mit. Rock'n'Roll, heute bin ich nicht mehr broke, volles Risiko. Speed, Boot, Nitro, mieser Flow. Dreh ein Video vor der Piepshow. Schieß los ins Mikro, du kassierst die Flow. L.O. Weeks, Smoke, Abwechsel, die Kripo ermittelt Franken wie. So, ich ticke doch, ich flieg überm Himmel. Fly to the sky, der Rap-Gigant. Ich fetz im sechsten Gang einen fetten Blunt extra lang. Bester Mann, steck ihn an, flächen dran. Du bist kein dicker Fisch, nur ein schlechter Fang. Ich denk, die Wand voll mit Tinte ist im Pervers. Ist nicht schwer, kick ein Vers, liegt am Meer. Ich bin Hip-Hop-Bär, Ex-Brüher. Rap über Dreckslügler in diesem Game. Mach man nicht auf Crack-Dealer. Abstand, Aufstand, Vollstand, kein Ding. Nächstes Jahr werd ich 30 und trag Breitling. Mein Film, mein Film. Kurz auf YouTube, nix verpasst. Nigga frisch aus dem Knast, gib mir Stift und Blatt. Was, ob ich was gelernt habe? Gangstergeschichten. Fühlst du dich jetzt cool? Nee, die Fans wollen das wissen. Und ich fick auf den Start, das Pflaster die Stadt. Digga, kack mal auf Haft, mach das, was mir passt. Jesus 187, die gegen die Zahl. Gebe jetzt Gas, weil ich leb nur einmal. Übernehme den Markt, wer ist Peter Hase? Mann, die Hauptsache, ich hab neue Steht für meinen Namen. 30 am Stück, breiter gepumpt. Bin ein fleißiger Hund und zerreißt. Reiß deine Jungs, pump, das ist dir zu aggressiv. Digga, verlass mein Kiez. Ich packe Hass auf Beats, solange die Masche zieht. Baby, St. Pauli, du hast mich zurück. Mit deinem kleinen Knacks, das, weil dein Knacks macht verrückt.